Kundgabe 4042. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.05.1947. Ein liebender Mensch geht nicht verloren. Menschen, die sich die Liebe zur Richtschnur ihres Lebenswandels machen, werden niemals verloren gehen, selbst wenn sie gedanklich sich noch auf falscher Fährte befinden und der reinen Wahrheit ablehnend gegenüberstehen. Sie sind beeinflusst von Kräften, die um solche Seelen besonders stark kämpfen. Und da ihr Wille sich noch nicht klar entschieden hat, da der Mensch noch nicht vollbewusst Gott zustrebt, suchen jene Kräfte, gedanklich auf ihm einzuwirken, und sie haben Erfolg insofern, als dass die Gedankentätigkeit dessen nun weniger rege ist. So es gilt, die Wahrheit zu ergründen, dass der Mensch wenig Willen hat, der Wahrheit nahe zu kommen. Dennoch schützet ihn die Liebe davor, dass er in die Irre geht. Denn durch Wirken in uneigennütziger Nächstenliebe hat er sich Gott schon zu eigen gegeben, der ihn nun nimmermehr fallen lässet. Die Liebe ist die größte Kraft, und gegen sie kämpfen alle niederen Kräfte vergeblich an. So also ein Mensch in der Liebe lebt, ist das Ringen jener Kräfte um die Seele dessen umsonst. Denn Gott hält die Seele, weil er ein großes Anrecht auf sie hat. Und das Erkennen der Wahrheit ist ihm gewiss, so wie er nur der Anregung Folge leistet, gedanklich Stellung zu nehmen zu dem ihm dargebotenen Geistesgut. So ein liebender Mensch darüber nachdenkt, wird sein Urteil auch richtig sein. Und er wird zu trennen vermögen, Irrtum von der Wahrheit und Letztere bewusst anstreben. Deshalb kann ein liebender Mensch niemals verloren gehen, weil die Liebe ihn davor schützt, weil er durch die Liebe mit Gott verbunden ist und er ihn nicht ableugnen wird. Und also äußert auch Gott selbst sich ihm gegenüber, indem er sich in Erscheinung bringt in einer Form, dass des Menschen Denken angeregt wird und er aus der Lethargie des Geistes erwacht. Der Geist in einem liebenden Menschen will tätig sein. Er ist erwacht zum Leben durch die Liebe, aber noch nicht zur Tätigkeit zugelassen, solange der Wille des Menschen noch unentschieden ist. Solange der Mensch sich sträubt, nachzudenken über Fragen, die das geistige Gebiet betreffen. Doch bei der geringsten Willenswandlung tritt der Geist des Menschen in Funktion. Und dann ordnet er das Denken des Menschen. Er gibt ihm Aufschluss von innen heraus. Er gibt dem Menschen Erkenntniskraft und zieht so zuerst die Seele und dann den Körper auf seine Seite. Und sein Einfluss wird wahrlich nicht gering sein. Ein liebender Mensch kann nicht verloren gehen, denn ihn hält Gott. Und er überlässet ihn nicht seinem Gegner. Nur muss der Mensch den Willen haben, den Weg zu Gott einzuschlagen. Und dieser Weg wird ihm gezeigt. Gott lenkt das Schicksal jedes Einzelnen und wahrlich so, dass er immer Gelegenheit hat, den rechten Weg zu betreten. Er tritt ihm so offensichtlich entgegen, denn durch den Lebenswandel in Liebe steht Gott dem Menschen so nahe, dass er jederzeit erkenntlich ist. Und wer ihn nun ernstlich suchet, der findet ihn. Er wird die Wahrheit als solche erkennen und ernstlich begehren, und seine Seele ist gerettet für die Ewigkeit. Amen.